Hier in Köln, in den Messehallen auf der Schelsig, wie der Kölner die rechte Rheinseite nennt, da dreht sich zurzeit fast alles um Computerspiele. Die Gamescom zieht besonders junge Menschen an und voraussichtlich mehr als 300.000 Besucher werden bis morgen Abend all die Neuigkeiten und Spielideen für Konsolen, PCs und vor allem das Smartphone angetestet haben. Die mobilen Geräte, sie haben die Computerspielbranche in den letzten Jahren stark beeinflusst und das Geschäft enorm beschleunigt. Und die Computerspiele wiederum haben den Zugang zum Rechner, die Art und Weise, wie wir mit der Maschine kommunizieren, deutlich verändert. Wie stark dieser Einfluss ist, das habe ich Professor Sabiha Jelal von der Stuttgarter Hochschule der Medien gefragt. Und zwar vor den Messehallen, denn drinnen hätte ich mich mit der Expertin für mobile Medien wegen des höllischen Lärms gar nicht unterhalten können. Es kreiert eben eine gewisse Motivation, das Gerät zu verstehen. Dadurch, dass da auch Emotionen verbunden sind in dem Spiel, das heißt, ich spiele ja, um gewisse menschliche Bedürfnisse zu befriedigen, sei es Unterhaltung oder das Gefühl von Verbundenheit oder das Gefühl von, ich bin der Beste, das kreiert bei einem Spieler natürlich ein persönliches Gefühl und eine persönliche Verbindung zu dem Gerät, sei es nur ein mobiles Gerät, eine Konsole oder einen PC. Diese Interaktion mit dem Gerät und das Bedürfnis, das Gerät besser zu verstehen, kreiert eine intrinsische Motivation, Technologie besser zu verstehen. Das könnte ja auch von all denen, die das Internet benutzen als Kommunikationskanal zu Menschen, auch dazu führen, dass man sich überlegt, diese intrinsische Motivation zu nutzen für eigene Zwecke. Das sehen wir auch schon. Wir sehen schon einige Webseiten, bei denen es um die User Experience geht. Also es geht nicht mehr nur darum, schnell Informationen zu vermitteln, sondern es geht darum, wirkliche Emotionen und wirkliche Unterhaltungswerte, während man im Web ist, zu gestalten. Das ist auf jeden Fall ein Trend, den wir sehen, auch im mobilen Bereich. Also wenn wir jetzt das Thema Apps uns zum Beispiel anschauen, da sieht man ja, dieses persönliche Verhältnis, das ich mit dem mobilen Gerät habe, wird ja auch durch die Haptik, mit der ich sozusagen das Gerät navigiere oder den Content navigiere, unterstützt. Das heißt, mein Gerät vibriert, ich zoome mit meinen Fingern, ich swipe, ich flicke. Also ich benutze das Gerät auf sehr persönliche Art und Weise. Ich habe es immer an mir dran, spüre es, wenn es vibriert, es will sich mit mir unterhalten. Und da sehen wir auf jeden Fall also auch diese User Experience, die mehr ist als nur das, was ich eben auf dem Screen sehe. Das heißt, ich gestalte auch für mehr als nur für den Screen. Ich gestalte für ein Bedürfnis oder ich gestalte für eine Erfahrung. Sind das denn alles Erfahrungen, die der User nur an mobilen Geräten machen kann, weil da eben halt diese Interaktionsmöglichkeiten da sind? Oder transportiert sich das mittlerweile auch auf den ganz banalen Computer, der zu Hause irgendwo rumsteht? Auf jeden Fall transportiert sich das auf einen normalen Computer. Im mobilen Bereich ist es eben so, dass es neu definiert wurde, ne? Als diese mobilen Endgeräte auf den Markt kamen und wir dann langsam wenn wir uns die Geschichte des Mobilfunkgeräts anschauen, von einem Brick über ein Feature-Phone bis zu einem Smartphone und jetzt eben in der Touch-Era uns befinden. Das heißt, da sehen wir eben in der jüngsten Entwicklung die Bedeutung. Aber auf jeden Fall gilt das Gleiche für PCs, das Gleiche gilt für Konsolen und in Zukunft natürlich auch für Smartwatches oder für Wearable Technologies, ne? Wo ja auch das Internet wiederum eine große Rolle spielt. War dieser spielerische Aspekt, den auch mobile Geräte haben, dass man eben halt diese spielerische Interaktionsmöglichkeit hat, war das sozusagen der Schlüssel zum Erfolg für den unglaublichen Boom von mobilen Geräten? Das ist auf jeden Fall der Fall. Und natürlich ist da eine bestimmte Verspieltheit dahinter, aber wir benutzen es ja auch, um sozusagen Apps zu nutzen, die dafür sind, dass ich schnell etwas erledige, schnell einen Flug finde oder schnell weiß, wo das Hotel ist oder schnellstmöglich sozusagen den Arzt rufen. Ne? Da gibt es ja ganz viele Interaktionen, die damit unterstützt werden. Aber auch diese sind, also jetzt rein von der Navigation, wenn ich mir die anschaue, eben haben die eine stärkere Haptik und damit vielleicht eine stärkere Verspieltheit. Wobei ich glaube, dass wir das sagen, weil wir aus unserer Generation eben etwas anderes erlebt haben und deswegen das als verspielter ansehen. Ich glaube, ein junger Mensch würde sagen, es ist doch nicht verspielt, ist doch ganz normal. Da ist eine App, auf die drücke ich und dann swipe ich, um die Informationen zu erlangen. Das würde der gar nicht als verspielter ansehen. Jetzt haben wir darüber geredet, wie die Spieleindustrie auf die Entwicklung von mobilen Endgeräten, aber auch auf den Computer gewirkt hat. Wie ist es denn umgekehrt? Also da sehen wir einen ganz starken Wandel. Wir sehen, dass ganz viele Spieleentwickler es jetzt sozusagen schaffen, in kürzester Zeit mobile Casual Games zu entwickeln. Wir hatten früher eine viel, viel längere Entwicklungsphase. Also da ein Spiel zu entwickeln, hat schon mehrere Jahre gedauert. Ne? Und deswegen sind die Preise von PC-Spielen oder die Preise von Konsolenspielen auch um einiges höher. Das ist auch ein bisschen ein Problem, denn wenn ich heute mir ein mobiles Spiel runterladen kann, wie zum Beispiel Monument Valley, das kostet, ich glaube, 94. Das ist natürlich eine ganz andere Preisspanne und eine ganz andere Gewinnmarge, mit der die Leute in der Spieleindustrie zu tun haben. Aber was das Schöne daran ist, ist, dass wir einfach dadurch eine viel, viel, viel größere Spielcommunity haben, als wir es früher hatten. Früher waren die Spiele schon auf eine bestimmte demografische Zielgruppe gerichtet und das sehen wir heute, dass es gerade durch diesen mobilen und diesen Wandel in mehr Casual Games doch stark geöffnet ist. Sabiha Jelal von der Hochschule für Medien in Stuttgart im Deutschlandfunk-Interview.